Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Unsere Sendung wird direkt produziert in Rio de Janeiro. Aqui é Rádio Mama Terra, diretamente de Niterói, Rio de Janeiro. Programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Romauser, ganz herzlich gegrüßt zur dritten Ausgabe des Jahres. Unser heutiges Thema ist das Wetter, die Ökonomie und die Politik. Und wir fragen uns, kann es eigentlich noch weiter bergab gehen? É isso aí, minha gente. Como a gente diz, Ortrun, o nosso programa de hoje vai falar do tempo, da política e da economia, e as notícias não são tão boas assim, feito geralmente a gente gosta de dizer aqui na Rádio Mama Terra. E a grande pergunta que nós temos é como é que vamos adiante, quais são as situações que estão acontecendo que provocam mudanças nas nossas vidas e que nos abalam, e que estamos pensando como sair desta crise. Und wie es bei uns so üblich ist bei Radio Mama Terra, wir beginnen mit Musik. Und wer das Wort Regen auf Portugiesisch kennt, der weiß, es heißt Chuva. Und wir fangen mit einem Lied von Jorge Ben Jorge, Chove Chuva. Exatamente, para homenagear a chuva, Jorge Ben com a gente, Chove Chuva. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito. É puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor, que é muito lindo, é mais que o infinito. É puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Sacundim, sacundim, embora com Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. No microfone, Marcos Romão, a voz brasileira, e Ortrun Gutke, a voz alemã. Acabamos de escutar Chove Chuva, de Jorge Ben. Ja, wir haben soeben gehört, der große Regen. Und was ist mit dem großen Regen hier in Brasilien? Das Wetter macht uns echt große Sorgen hier im Augenblick. Seit einem Monat ist es zwar extrem heiß auf der einen Seite, doch jeden Abend fängt es hier ziemlich stark an zu regnen. Die Wetterlage in Brasilien in den letzten 4 Wochen war sehr außergewöhnlich. Einerseits große Hitze tagsüber, gegen Abend dann massive Regengüsse, begleitet von fantastischen Wetterleuchten, Blitzen und Donner. In nur wenigen Minuten standen ganze Stadtviertel unter Wasser. Autos und Busse versanken im Schlamm. Die Wassersysteme waren diesen Wassermassen überhaupt nicht mehr gewachsen. São Paulo und auch Rio de Janeiro war ganz besonders betroffen. Es gab einige Tote zu beklagen, vor allem auch in den Favelas. Die Gefahr dort liegt darin, dass die verschachtelten Häuser keine sichere Verankerung in den Hängen haben und so im schlimmsten Fall mit dem Wasser und Schlamm regelrecht weggespült werden. É, Ortrun, realmente tivemos tempo bravo esse mês inteiro aqui na área do Rio de Janeiro, do Grande Rio. 4 semanas de muito calor, calor de arrasar e muitas vezes à noite uma chuva que era rápidas ou durante o dia inteiro acontecia chuvas rápidas com muitos relâmpagos, trovões, falta de luz e o principal foi demonstrado que o nosso grande Rio e principalmente a cidade do Rio de Janeiro e Niterói não estão preparadas para as grandes chuvas. O esgotamento de água foi praticamente impossível. No centro do Rio de Janeiro, em poucos segundos, a água chegou até 1 metro de altura na região turística. Foi um período muito grave essas chuvas e está continuando. E a situação mais periclitante é também nas zonas de favela, onde os casebres, as casas estão construídas em cima de terreno movediço, além dos mortos que temos a lamentar. Essa está sendo a situação do Rio de Janeiro na boca das Olimpíadas. Wir sind beim Thema Olympiade und das ist eine ganz wichtige Sache. Es sind teilweise dort die Baustellenbereiche auch unter Wasser gewesen und das hat natürlich die Bauvorhaben alle noch extrem viel verzögert. Aber Romau, du hast eine Sache gesagt, die ich schon fast vergessen habe und zwar, es war sehr, sehr, sehr viel in den letzten 4 Wochen Stromausfall. Und aus diesem Grunde konnten wir unsere letzte Sendung auch gar nicht produzieren, weil einfach kein Strom da war. Es war ausreichend Wasser da für mehrere Tage, um knietief im Wasser zu warten. Aber wir haben auf den Strom gewartet, der da endlich mal wieder kommen könnte, um unsere Sendung zu produzieren und auch um sie zu transmitieren nach Deutschland zu Tidal 96.0. Foi muito bom ter explicado isso para o nosso público alemão de Hamburgo, que nos escuta de toda a Alemanha, que o programa do mês passado tivemos que fazer uma repetição do programa anterior exatamente por conta das chuvas e da falta de luz. Foi terrível a falta de luz. Ficamos assim horas e horas e horas aguardando a luz voltar. Esse é um dos grandes problemas que está acontecendo aqui na cidade. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro debaixo de chuva. Vamos escutar agora Elis Regina e Tom Jobim com Águas de Março. Und jetzt hören wir das Wasser im März. Eigentlich ist Regen gar nicht so unangesagt in diesem Monat, aber diese Massen, die in diesem Monat runtergekommen sind, das war schon extrem und das könnte möglicherweise wohl auch mit dem Klimawandel zu tun gehabt haben. Das hast du recht, Ortrun. Es hat geregnet in São Paulo und Rio in einem Tage. Das Regen für einen ganzen Monat. Das war wirklich schwer. Und hören wir jetzt Águas de Março, de Tom Jobim e Elis Regina. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga, canga. É o Matita Pereira. É madeira de vento. Da Ribanceira. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comeira. É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé. Chão. É a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo, pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de topo, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, inho, peixe, coco, ovo, vinho, agro, hidro, ida, ol, ponte, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, bá, pá, de baziza, zá, zá, ziza, a zá, na minha, a zá, bebê, pá, zá, bebê. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Unsere Sendung wird zeitgleich übertragen auf www.tidenet.de. Radio Mama Terra, Marcos Romão no microfone. Nosso programa é ao mesmo tempo transmitido pelo www.tidenet.de. Kommen wir jetzt zum Thema Ökonomie in Brasilien. Die augenblickliche Situation sieht nicht besonders charmant aus, würden wir mal so sagen. Und wir aus der Sicht, die hier tagtäglich überleben und leben, wir haben es schon echt schwer. Seit 2013 ging es langsam, aber sicher hier in Brasilien mit der Wirtschaft etwas runter, um nicht zu sagen bergab. Und ich zitiere jetzt einmal aus dem Spiegel Online von Februar 2016. Schwere Wirtschaftskrise. Brasiliens Industrie schrumpft im Rekordtempo. Die brasilianische Wirtschaft befindet sich in einer schweren Krise. Die Industrie ist im vergangenen Jahr so stark eingebrochen wie seit 25 Jahren nicht mehr. Wie dramatisch die Umbrüche sind, zeigt eine nun veröffentlichte Zahl zum Industriesektor. Dessen Wirtschaftskraft ist im vergangenen Jahr um 8,3% geschrumpft, so stark wie seit 1990 nicht mehr. Den stärksten Rückgang verzeichnet die Automobilindustrie mit 25,9%, wie die brasilianische Statistikbehörde mitteilte. Und 2014 war der gesamte Industriesektor bereits um 3% geschrumpft. Jetzt stehen die Daten ungefähr bei einem Wirtschaftswachstum von minus 4,1%. Pois é, Ortrun, realmente há. Nossa economia está periclitante. E você até usou uma palavra muito boa em alemão que também podemos usar para o português, que é charmante. Foi uma forma charmante de dizer que a nossa economia está numa situação morro abaixo, dizer que estava periclitante. Realmente estamos para além do perigo. É um período que estamos vivendo assim uma queda na indústria na faixa de 25%, segundo o Spiegel, uma revista lá da Alemanha. O pessoal está acompanhando, o mundo inteiro está acompanhando o Brasil neste momento porque vivemos numa aldeia global. E nesse sentido, a queda de 25% na área de indústria de carros é um problema também para a Europa, é um problema também para as grandes empresas que aqui trabalham. E 2014, desde 2014 que estamos vivendo todos esses problemas econômicos que estão provocando um aumento do desemprego no país. Além do mais, temos o problema da Zika, que provocou toda uma situação de alarme no país e que provoca um estado no Brasil de um pouco de anestesiamento, não só do governo, mas também da população. Ja, und hierzu passt jetzt noch eine weitere Nachricht aus Deutschland, und zwar zitiere ich jetzt aus der FAZ: Krise vor Olympia in Brasilien kann Athleten nicht mehr fördern. Vor den Olympischen Spielen schlägt die Wirtschaftskrise in Brasilien voll durch. Das Sportministerium kommt wegen akuter Geldprobleme nicht mehr mit den Zahlungen hinterher. Das neue Jahr wird schrecklich. So jedenfalls lautet die meisten Prognosen der Wirtschaftsexperten mit Blick auf die schwere angeschlagene brasilianische Ökonomie. Und wen trifft es? Unter anderem auch das Sportministerium. Die haben offen zugegeben in der Presse, dass das Sportministerium nicht mehr in der Lage ist. Die Athleten können seit einem Jahr nicht mehr gefördert werden. É um problema realmente muito grave, Ortrom, que está sendo olhado por todo mundo. O Bolsa Atleta, o programa Bolsa Atleta, está tendo problemas de pagamento dos atletas. São 27 milhões de reais que não foram pagos o ano passado. As pessoas estão esperando há um ano para receber. São os atletas do Paralímpico, são os atletas que estavam se preparando, também os atletas que estavam se preparando para as Olimpíadas, e apenas o pessoal que realmente está tendo uma chance grande de conseguir uma medalha, que está recebendo mais ou menos a seu tempo. Mas feito o pessoal diz, eles estão recebendo às vezes de uma vez só 3 meses, e depois passam 4, 5 meses sem receber o salário, e na hora de terem que fazer uma viagem para um treinamento ou uma disputa, falta o dinheiro da passagem. É um problema muito sério, que é a falta de dinheiro para os atletas. Die Außenstände für das abgelaufene Jahr 2015 betrug 12 Millionen Euro, und für das Jahr 2016 sollten noch einmal 23 Millionen eingesetzt werden, um die brasilianischen Sportler auf den Weg zu schicken, Medaillen zu gewinnen. Und es sieht sehr, sehr frustrierend aus. Mas vejam só, há 12 milhões estão ainda para ser pago do ano passado. E esse ano necessitam ainda de 27 milhões de reais. Há um problema muito sério, até porque há uma necessidade do investimento nos atletas na faixa de 100 milhões. É como diz a Ortrum, tem muito atleta frustrado na boca do golfe, tu diria. Eles estão quase prontos para disputarem no tão sonhado Olimpíada no Brasil, e chega nessa hora não tem dinheiro para praticamente comprar o tênis. Ja, und vor allem werden maximal überhaupt noch die Athleten gefördert und unterstützt, die Medaillenchancen haben könnten. Alle anderen stehen außen vor, und da gibt es gar kein Geld mehr. Fogo, Ortrum, só a turma que vai ganhar a medalha. Você tem razão, só a turma que tem chance de ganhar a medalha e que talvez receba algum trocadinho ainda. os outros vão ficar na estrada. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Radio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, Marcos Romão aqui no microfone, a voz brasileira, e Ortrun Gutke, a voz alemã. E vamos escutar Beth Carvalho com a música Trabalho. Saco de feijão. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo. Rádio Mama Terra, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Acabamos de escutar Saco de Feijão, de Beth Carvalho. Rádio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Kommen wir vom Wetter oder den Klimawandel über die Ökonomie. Ökonomie, die massiv schrumpft. Es gibt Probleme, die Athleten zu bezahlen für die Olympiade. Und kommen wir jetzt mal zur Politik. Am Sonntag, denke ich mal, ist Brasilien aufgewacht. Es sind fast 1 Million Menschen auf der Straße gewesen. In ungefähr 160 Städten wurde demonstriert. Und gerade São Paulo und Rio, da war das Volk massiv auf der Straße. Es ist auch durch die deutsche Presse gegangen. In der Tagesschau oder Tagesthemen wurde es gezeigt, was hier in Brasilien im Augenblick los ist, wollen wir das Ganze doch mal ein wenig analysieren. Ich habe gesehen, die weiße Bevölkerung auf der Straße, alle in gelb-grün gekleidet, mit Schildern, wütenden Blicken, wütenden Fäusten, die da schrien, Dilma weg. Aber ich habe mich gefragt, was wollen die dann? Es gab keine Plakate, die da sagten, was diese wütende Bevölkerung, die sich auf die Straße bewegt hatte, was wollen die eigentlich? Ja, das ist die große Frage, die ist geblieben. Was wollen diese Demonstranten, die auf die Straße gegangen sind? Es ist ein Phänomen, die Brasilien hat nie vorher erfahren. Ein Millionen Menschen in ganz Brasilien auf den Straßen gehen, in verschiedenen Städten und alle mit einer bestimmten Farbe. Die Statistik, die Forschungsinstitute, die haben geguckt oder geforscht, haben gesagt, dass ungefähr 93% von den Leuten, die auf den Straßen gegangen sind, waren weiß. Und das ist eine Überraschung für alle Leute. Romain, aus welcher Schicht kommen diese Menschen? Der Durchschnitt von den Monatslohn von diesen Leuten war 6,7 Minimum-Salarium, Mindestlohn von diesen Leuten. Es waren schon eine Schicht ober Mittelklasse nach oben. Also um das Ganze zu noch einmal zu erläutern, Salario Minimum, das ist das Grundgehalt, was garantiert wird für jeden, der arbeitet oder der in Rente ist. Die Basis beträgt im Augenblick 880 Real, das heißt ungefähr 220 Euro. Und es ist oft so, dass ein Gehalt ausgerechnet in wie viel Salario Minimum das sind. Also man kann einen Arbeitsvertrag haben von 3 Salario Minimum, das heißt mit anderen Worten, 3 mal 220 Euro. Genau. Das sind dann 660 Mark. Also ja, und die Durchschnittsmenschen in Brasilien verdienen bis 3 Salário Mínimo. Und deswegen, dass zu haben schon 6 Salário Mínimo hier in Brasilien, gehört schon eine Schiste, schon mit Möglichkeit, Haus zu haben, Fernsehen zu haben und alle ein bisschen Auto zu haben. Beziehungsweise es waren wirklich eine Hochschichte, die sind auf den Straße gegangen. Aber für mich, das bleibt nicht nur in dieser Geschichte. Das hat auch damit zu tun, dass es waren die Leute, die haben viele Rechte. Sie wohnen besser im Viertel mit besseren Sicherheiten und sie haben mehr Möglichkeit, auf den Straßen zu gehen, ohne dass die Polizei auf diese Leute losgeht. Wenn es wäre zum Beispiel in anderen Stadtvierteln von Rio oder São Paulo und wären die schwarzen Leute auf den Straßen zu machen die gleiche Demonstration, es gab Krieg, es gab eine Schlägerei. Überall. Aber interessant, Ortrun, du hast gefragt, was wollen die? Es gab eine Soziologe und Geografin in Brasilien, Newton Santos, die hat gesagt, dass die Mittelklasse von Brasilien will nur haben. Sie wollen keine Rechte. Und das ist eine Sache, die ich denke, ne? Dass die klagen über die Verlust. Von vorher, sie haben 2 Fernsehen und sie klagen, dass sie jetzt sie muss ein Fernsehen verkaufen. Sie haben 3 Autos und sie klagen, dass sie muss jetzt 3 ein Auto verkauft. Oder sie können keine 2 Hausangestellten mehr haben, sondern nur noch eine Hausangestellte. Das ist das Gefühl. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, diese Leute, die dürfen nicht unterschätzen, auch, dass sie haben Rechte, wenn die sagen, dass es geht nicht weiter mit diesem System in Brasília. Aber sie wissen nicht, was man muss verändern. Aber es muss etwas verändern, das muss schon sagen. Klar, dass jeder keine Korruption mehr braucht, das ist ganz klar. Es sind mittlerweile 52 Politiker verurteilt, nicht verurteilt, aber zumindest angeklagt. Keiner kann diese Affären mehr gebrauchen. Ne? Das ist schon wahr. Ja, diese Korruptionssituation in Brasilien, die sind aufgedeckt in der letzten Zeit. Es sind wirklich ganz schwer für das ganze Land. Aber die Verrückte zu sehen, viele Fotos, und weil heutzutage über Facebook und über Netzwerk alle wissen Bescheid, was läuft auf der Straße. Und dann so viele Korrupte, die waren auf der Straße, sagen gegen die Korruption. Bekannt korrupt, Bekannt korrupt von Recht Lage von Brasilien, die sind auf den Straßen zu sagen, zu reden gegen die Korruption. Aber die Bevölkerung, in allgemein, sie will die Korruption gegen alle, sie wollen kämpfen die gegen die Korruption in Bezug auf alle Personen, link oder Recht. Und was ist der Moment in Brasilien, ist eine Diskussion von zwischen den Linkpartei und Rechtspartei sowie sein Weiß mehr oder weniger korrupt. Und für das Bevölkerung ist egal, sie wollen keine korrupt. Wir wollen auch keine Korruption. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon Ortrun Gutke und Markus Romau. Markus Romau, após brasileira do programa, anuncia a música Construção, de Chico Buarque. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amor daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Ergueu no patamar quatro paredes flácidas. Sentou pra descansar como se fosse um pássaro. Flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão atrapalhando o sábado. Música. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und Marcos Romão, a voz brasileira na Rádio Mama Terra, de volta após a música Construção. Por falar da música Construção, voltamos, estamos falando agora dos trabalhadores que, e da população negra e da população indígena e de toda a população brasileira, que praticamente da parte da população brasileira, que somos todos brasileiros, que não fez parte dessas demonstrações. Kommen wir zurück auf unser Thema der Politik und auf die Manifestation, auf die Demonstrationen, die am Sonntag gelaufen sind. Wir haben analysiert, dass die weiße Bevölkerung und vorwiegend der Mittelstand auf der Straße war. Romain, du hast jetzt angefangen. Wo ist die schwarze Bevölkerung? Wir wollen alle keine Korruption. Wir wollen, ob weiß, schwarz, wir wollen sie nicht. Aber wo war die schwarze Bevölkerung und die indigene Bevölkerung? Exatamente, Ortrun. É a grande pergunta que ficou, ao mesmo tempo que nós tivemos uma visualização no país da população branca que tem acesso aos bens, que tem acesso aos melhores bairros das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, todos os municípios do país que podem usufruir dos bens da sociedade. Nós, a grande pergunta que o mundo faz e que o Brasil faz é onde estavam os pretos e os indígenas brasileiros nesse domingo? Esta pergunta pode-se dizer assim, perguntando aqui e ali, ela fica no ar, mas uma coisa é certa, todos são contra a corrupção. Esta população é contra a corrupção e fica espantada às vezes quando vê aparecer na televisão, aparecer nas demonstrações, pessoas extremamente corruptas falando contra a corrupção do outro lado. Então a população hoje está olhando de uma forma talvez um pouco mais politizada. Ela é contra a corrupção da esquerda, contra a corrupção da direita. Pode ser que esse seja o grande problema. Como a população em si sabe que este jogo de um jogar a culpa no outro não é a solução, passe a dizer que, olha, não acreditamos em nenhum político. Talvez aí esteja o grande perigo no Brasil. O perigo de achar que vai aparecer um salvador para resolver esses problemas todos. Faz de grosso problema, passiert im Moment in Schabegrado, auf Portugiesisch gesagt, e das in Brasília, de Schwarze Bevölkerung, de Indiana Bevölkerung, de Citizen de Cook, was los da ainda? De Weissen de Parlamento, se nua Weiss, se es gibt die Swansich oder Dreissich, Schwarz, de Bevölkerung, se nua Weiss, em Gefängnis zu gehen, se es nua Weiss, nua Weiss Menschen, dizem de fudir Operação Lava Jato, da diese berühmte Zauberung, die es gibt bei den gegen die Korruption, dizem nua Weiss Menschen. Bis der Moment, keine große Korrupt, e Schwarz, oder Indiana. Und dann die Bevölkerung fragt, was ist los? Eine von Link, eine von Rest, alle weiß. De Link Spectrum, die sind korrupt, de Rest Spectrum, die sind korrupt, sind weiß. Die Bevölkerung sagt, alle sind gleich, alle sind korrupt, alle Politiker sind korrupt, sagen die Bevölkerung. Und das ist die große Gefahr in Brasilien im Moment. Weil das ist der Moment, wo alle Schwarze fangen an zu sagen, ich glaube keine Politiker. Und dann das ist die Chance, das kommt ein Retter. Jemand, die sagt, ich bin der saubere Mann, ich bin der Beste, ich bin nicht korrupt. Und das ist der Moment, wo der Faschismus genau kommt hier in Brasilien. Wenn diese Bevölkerung fangen an zu glauben, eine, werden wir ein großes Problem haben. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Unser Thema ist die Demonstration vom Sonntag in ganz Brasilien. 1 Million sind auf die Straße gegangen, die da gerufen haben, Dilma weg. Jetzt hat sich das ganze Blatt aber schon wieder etwas geändert. Unsere Produktion ist heute Dienstag. Und was steht heute in den Nachrichten? Lula könnte möglicherweise Minister werden. Ist das in irgendeiner Weise ein Schachzug? Wie ist das zu verstehen? Ja, wie du sagst, es ist ein Schachzug. Es gibt im Moment einen Kampf in der Macht von Brasilien zwischen dem Parlament, der Exekutive, das ist die Präsidentin, und der Justiziate, der System von Justiz in Brasilien. Es gibt diese Kampf, die macht die Leute, die man weiß nicht mehr, wer ist wer. Die Polizisten arbeiten mit wem, gegen wen. Es gibt immer eine Differenzierung, wer ist die Beste oder die Schlechte korrupt. Und dann, in diesem Moment, kommt Lula. Ein paar Leute sagen, dass er gehe als Minister und zu fliehen von der Polizei. Und andere sagen, die Leute, die morgen hin, dass er kommt, um das Land zu retten. Ist der Teilung von Brasilien, die kann passieren, wenn Lula kommt, auf Minister zu sein. Kleine Anmerkung, Lula ist letzte Woche interviewt worden. Er wurde gedrängt, eine Aussage zu machen zu einer möglichen Anklage von Korruption. Also es ist noch nicht aus der Welt. Er könnte verurteilt werden wegen Korruption. Und dennoch ist er zwei Tage nach dieser Demonstration Anwärter auf einen Ministerpräsidentenposten. Es ist natürlich auch so, könnte Dilma sich erleichtert fühlen, weil Dilma hat so gut, hat 10% der Stimmen hinter sich überhaupt noch des brasilianischen Volkes. Also sie ist so gut wie quasi außen vor. Ist es richtig? Ja, aber man kann sagen, dass Dilma hatte keine Fähigkeit mehr zu kommunizieren, Mit der Bevölkerung, mit den Politikern und überall. Und wenn sie hatte als Minister, als Gabinettschef von dem Ministerium Lula, der wird in fact der erste Präsident in den nächsten zwei oder drei Tagen. Das kann passieren. Bei einer Seite kann er in Gefängnis gehen, bei anderer Seite kann er Präsident sein. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Und wir kommen bereits zum Ende unserer Sendung. Wir werden berichten in unserer nächsten Ausgabe in 4 Wochen. Am dritten Samstag im Monat. Was ist denn nun geworden? Ist Lula ins Gefängnis gegangen oder ist er Ministerpräsident? Es ist schon etwas Verrücktes in diesem Land, wie ich finde, in dem ich im Augenblick lebe. Pois é, minha gente, nós estamos na Rádio Mama Terra, estamos terminando o nosso programa. Todo terceiro sábado do mês, às 16 horas na Alemanha e à 1 da tarde aqui no Brasil, vocês podem escutar o programa através da www.tidnet.de. E feito diz o Sr. Trum, talvez no próximo programa tenhamos um novo chefe de gabinete no Brasil ou um prisioneiro. Não sabemos o que irá acontecer com Lula até o próximo programa. É uma situação bastante interessante e somente pitonisa pode bancar o jornalista no momento aqui no Brasil. É uma situação assim que nem Gabriel García Márquez conseguiria imaginar no realismo fantástico da América Latina. Jetzt möchten wir gerne noch einen Tipp in eigener Sache machen. Und zwar werden wir ab sofort hier in Niterói Mama Terra TV publizieren, Montag ab 18 bis 21 Uhr in dem Univiertel hier in Niterói. Mehr Informationen werdet ihr über unsere Facebook-Seite bekommen. Wer denn hier gerade mal in einen kleinen Besuch abstattet aus Hamburg, der ist natürlich herzlich eingeladen, an unserer Sendung teilzunehmen in dem Univiertel. Und wir werden sehr interessante Gäste euch bieten können. Und ja, wir werden es übertragen. Wir werden es übertragen, sodass ihr letztendlich auch dabei sein könnt. Ok, jetzt aber Schluss. Romão, dia das Wort. Exatamente. O Ortrun lembrou bem. Vamos fazer uma propaganda com o nosso amigo Bruno Marcos, que é o nosso técnico de som, e mais o Delany Cerqueira. E vamos lançamos ontem, fizemos o teste, a partir da segunda-feira que vem, já que a gente não pode esperar mais um mês, vamos ter o nosso programa de rádio e TV toda segunda-feira, às 18 horas. Das 18 às 21 horas, num bar, ali bem no meio da rua, ali no Gragoatá, no meio da estudantada, que será a TV na rua, para ficar por dentro do que está se passando. Quem quiser assistir, é só entrar na página do Facebook da Rádio Mama Terra. É a forma mais fácil de ter acesso. Toda segunda-feira, das 18 às 21 horas, estaremos no ar através do nosso canal da Rádio Mama Terra e do YouTube e do Live Stream. É a forma que encontramos de estar por dentro do que está se passando já no meio da rua. Ja, und wir verabschieden uns mit einer Hommage an Nana Vasconcelos, der in der letzten Woche verstorben ist, mit dem Lied Sou do Bem. Tudo bem, é a música de despedida para o nosso querido que está no Orum, Naná Vasconcelos, que foi embora, mas espero que toque os tambores para que esse país volte a ficar no bem. Eu sou do bem. Glória.